1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Der erste Anrufer heute Nacht ist Klaus und Klaus ist 49. Guten Morgen, Klaus. Ja, guten Morgen, Domian. Also Klaus ist 59. 59, okay. Ja, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ja. Domian, weshalb ich mit dir reden will. Diese Woche war der 7. Jahrestag von der Ermordung meiner Schwester. Mhm. Die wurde von ihrem Ex-Ehemann auf bestialische Art und Weise auf der Straße hingerichtet. Wie? Ja, man hatte sich getrennt, man war, der Mann war irgendwie psychisch krank, wurde nicht anerkannt, war aus der Betreuung draußen und hat sie morgens vor ihrer Arbeitsstelle, sie hat als Gouvernante, als Haushälterin, hat sie gearbeitet, hat sie in einem exklusiven Wohnteil von Pirmasens abgepasst und mit einer Pump-Action regelrecht hingerichtet. Also mit einer Schusswaffe? Ja, also mit einer Pump-Action, wie man es kennt aus dem Ja, erklär mal den Leuten, die das nicht wissen, was genau so eine Waffe anrichtet. Ja, diese Waffe, die ist also ganz dramatisch. Das ist sie zerstört, explosionsartig. Mhm. Das heißt also, er hat ihr die Waffe an der Schulter angesetzt und unterm Kinn in den Hinterkopf weggeschossen. Auf offener Straße? Morgens um 8.20 Uhr etwa, ja. Das heißt, deine Schwester war sofort tot? Sie war sofort tot, ja. Es war auf offener Straße, war denn niemand ein Zeuge oder jemand in der Nähe, der helfen konnte? Ja, es gab mehrere Zeugen. Er hat also erstmal den Zeitpunkt, hat er also richtig theatralisch ausgewählt. Das war der Geburtstag der Chefin von Martina. Mhm. Und er wusste, dass da am Abend vorher eine größere Geburtstagsfeier stattgefunden hat. Mhm. Und er wollte also quasi diesen Tag nutzen, um da nochmal extra Kick damit reinzubringen. Mhm. Er hat also vor dem Haus, vor dem Anwesen, hat er gewartet. Mhm. Im Auto versteckt. Als Martina dann angekommen ist, hatte er sich aufgerichtet, hat Martina dann zur Rede gestellt. Martina hat dann geschrien. Daraufhin kam der Gärtner dieser Familie angerannt. Dem hat er als erstes die Waffe an den Kopf gehalten, verschwinde oder du bist der Erste. Der war natürlich dermaßen geschockt, der ist dann weggerannt, hat dann als erstes mal die Polizei verständigt. Es gab einen Wortwechsel mit Martina, er hat Martina geschlagen, daraufhin ist Martina weggerannt, 60, 70 Meter. Vor einem Nachbarhaus hat er sie gestellt. Mhm. Dieses Nachbarhaus ist also direkt auch an die Straße angebaut. Man geht von der Straße so ein bisschen, so drei Stufen runter. Dort ist so ein kleiner Erker. In diesem Erker war also der Hausbesitzer beim Frühstücken. Dort hat er sie im Vorgarten, hat er sie denn gestellt, bedroht. Und hat er sie dann in diesem Vorgarten auch erschossen? Ja, mhm. Und der Mann hat dazu geguckt, ja. Der hat von dem Zimmer aus quasi das gesehen. Ganz konzerniert, ist ja ganz klar, ja. Er hat es vom Zimmer aus gesehen. Ja, so, und dann lag Martina in ihrem Blut, in dem Vorgarten. So wie du das gerade... Ja. Und dann hat er sich dann halt ganz theatralisch über sie gekniet und, wie in einem stillen Gebet oder... und hat dann die Pump-Action genommen, hat sie sich unter die Kinnlade und hat sich dann selbst den Kopf weggeschossen. Ach so. Mein Gott, was für eine Tragödie. Das kann man kann man laut sagen. Noch schlimmer ist halt die Tatsache, dass er ja vorher schon mal Martina bedroht hatte auf dem Gelände dieser Familie. Es wurde beanzeigt, er wurde dann auch in die Psychiatrie in Pirmasens eingewiesen und er stand unter Betreuung. Diese Betreuung wurde dann irgendwann aufgehoben. Er war relativ mittellos. Wie das so oft so ist, dass man die Gefahr gar nicht sieht, die vielleicht in einem solchen Menschen schlummert und die Behörden nicht frühzeitig eingreifen können. Nochmal zu deiner Schwester. So wie du es gerade geschildert hast, muss sie doch unkenntlich gewesen sein nach dem schweren Beschuss. Nein, also genau das Gegenteil. Also der Hinterkopf war weg. Ach so. Das Gesicht vorne, das war also alles noch, das ist eigentlich blöd zu sagen, aber sie war noch gut anzusehen im Sarg. Aber der Hinterkopf war weg. Und da war also auch keine Minute mehr des Überlebens. Sie war wahrscheinlich auf der Stelle sofort tot. Wie hast du denn damals von diesem furchtbaren Unglück erfahren? Ja, wir sind mehrere Geschwister. Als erstes hat meine Schwester, die also in der Nähe von Pirmasens auch ein Hotel und Restaurant betreibt, die hatte als erstes erfahren. Die hat mich dann angerufen. Morgens, ich war gerade in der Autowerkstatt, das Auto wegbringen. Ich wohne in Zweibrücken und ich wurde also in Zweibrücken informiert, bekam dann da ein Auto zur Verfügung gestellt und bin dann auf dem direkten Weg dahin gefahren. Okay. Mittlerweile waren die anderen Geschwister dann halt auch schon informiert. Ja. Hatte deine Schwester Kinder? Ja, sie hat eine Tochter. Wie alt ist die Tochter? Aber nicht mit ihm. Wie alt war das Kind, als das passiert ist? Die Martina, die war zu diesem damaligen Zeitpunkt 25. Mhm. Und er hatte wiederum auch, das hat er auch vor meiner Schwester Martina vorenthalten, er hatte also vorher schon zwei Ehen auch gehabt. Die eine hat er verschwiegen, aus dieser Ehe hatte er also auch zwei Söhne, die allerdings mit ihm gar nichts mehr zu tun hatten. Und aus der zweiten Ehe hatte er eine Tochter, die war zu dem damaligen Zeitpunkt 30 Jahre alt, war Lehrerin. Wie lange war denn deine Schwester mit diesem Mann zusammen? 13 Jahre. 13 Jahre? Ja. 13 Jahre. Sie waren allerdings 17 Jahre auseinander. Wie? Ach so. Wieder lang. Also, altersmäßig, ja. Ach so, verstehe. Zum Zeitpunkt des Todes von Martina war Martina 46 und der Heinz war 64. Wie lange 63. war, aber Stichwort auseinander, wie lange war die Ehe denn auseinander, als das passierte? Die waren 2 Jahre eigentlich getrennt. Ja, auch schon 2 Jahre und dann so ein Drama. Dann kennst du den ja auch sehr gut. Also ganz eng. Ja, ganz eng. Hättest du dir je vorstellen können, dass dieser Mann zu so etwas fähig ist? Nee, eigentlich nicht. Er war Unternehmer und im Speditionsgewerbe und hat sich durch eine große Mineralölfirma immer mehr unter Druck setzen lassen, hat sich immer mehr verschuldet. Mhm. Es kam dann halt alles unter den Hammer, er war bankrott, er war fertig. Mhm. Würdest du denn sagen, dass dieser Mann dass der auch eine seelische Störung hatte? Ja, muss er ja wohl gehabt haben. Ja. Das kann ja wohl nicht anders sein. Ja. Ich habe einmal in einem Gespräch mit ihm geäußert, Heinz, du wärst doch prädestiniert für, er konnte reden, er war redegewandt, er war gepflegt, er war so, ich sag, du wärst doch der ideale Mann, der also irgendwie Kurierfahrten macht, Wertstoffe fährt und schon als Chauffeur und so weiter. Und dann sagt er, also sein Familienname, ein so und so, ist Chef und kein Angestellter. Der wird gefahren und der fährt nicht für andere. Ja. So hat er sich dargestellt. Jetzt ist die ganze Sache 7 Jahre her. Ja. Wie geht es dir denn heute nach 7 Jahren, nach diesem Das ist immer allgegenwärtig. Das ist allgegenwärtig. Das wird also bei uns, bei mir und meiner Lebensgefährtin derart gepflegt, dass also permanent, das ist also wie ein Altar in die Kirche, das ewige Licht. Es ist ein Bild und es brennt also wirklich permanent Tag und Nacht brennt das Licht, ununterbrochen seit 7 Jahren. Diesen Altar gibt es bei euch in der Wohnung? Der ist bei mir in der Wohnung, ja. Ah ja. Und ja, ich gucke also. Das ist quasi eine stärkere Gedenkstätte als der Friedhof. Das, ja, ja. Mhm. Wobei das also der Friedhof, die meine Schwester, die ist ungefähr, na, ich will mal sagen, 100 Meter von ihrem Elternhaus ist beerdigt, ja. Mhm. Also wir können vom Balkon meines Elternhauses können wir quasi rübergucken. Ja. Also das heißt, dass nach 7 Jahren man kann nicht sagen, dass es etwas verarbeitet ist. Kann man das sagen? Oder nicht? Nee, es ist schon etwas verarbeitet, ganz klar. Nur was für uns halt das Maßgebende ist. Es war also damals auch durch die Presse gegangen. Wir hatten eine Pressekonferenz, es war Fernsehen da, es war die Boulevardpresse, es war hier die Regionalpresse, es war alles da. Wo es eigentlich am meisten darum ging, das war die Art und Weise, wie die Justiz mit diesem ganzen Fall da vorgegangen ist. Vorher? Auch im Nachhinein. Man hat also das abgearbeitet, wobei ich mehr Informationen besorgt habe, wie die Polizei selbst sich erarbeitet hat und die Justiz. Okay. Ich glaube, dass wir das jetzt im Rahmen der Sendung nicht erörtern können. Nee, das ist ganz klar. Das können wir nicht erörtern. Mir geht es jetzt um deine, wahrscheinlich ist es ein hochkomplizierter Fall, der mit vielen Aktenbergen versehen ist. Ja. Ich werde hellhörig, wenn du sagst, nach 7 Jahren ist das so prägnant. Ich meine, letztendlich kann man es ja auch verstehen, wenn es so etwas Schlimmes ist. Was nee, nur, dass sie auch die Staatsanwaltschaft, dass man da einfach von Seiten der Justiz gesagt hat, es ist nicht mehr relevant, was da passiert ist, wer ihn unterstützt hat, etc., etc. Der Täter hat sich selbst gerichtet, es besteht kein öffentliches Interesse mehr. Ja. Wir als Familie sind doch Interesse und Öffentlichkeit genug, das zu erfahren. Ja. Und die Akte wurde geschlossen. Wir haben niemals Akteneinsicht gehabt. Klaus, ich würde mal vorschlagen, das vertiefen wir mal im Hintergrund. Ja. Ich finde, das ist ein ganz schrecklichen Fall, den du uns da geschildert hast. Mir tut es wahnsinnig leid für dich und deine Familie. Das ist ein großes Unglück, was du natürlich dein ganzes Leben mit dir herumtragen wirst. Ja. Dennoch werden wir dich jetzt nochmal anrufen und mal gucken, ob wir vielleicht dir in dem einen oder anderen Aspekt noch etwas helfen können und dir unter die Arme greifen können. Ja, okay, also ich meine, man ist so, wir sind eigentlich so gefestigt, die Familie als solches, in der Verarbeitung. Nur die Art und Weise, wie man mit uns umgegangen ist. Genau, darüber reden wir jetzt gleich mal im Hintergrund. Okay, alles klar. Lieber Klaus, du legst bitte auf und wir melden uns. Okay, ich alles danke Gute. Domian. Tschüss. Gute Zeit. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050 und hier ist Marc, der ist 46. Guten Morgen, Marc. Hallo. Hallo Marc, um was geht's bei dir? Bei mir geht es um ein Thema, was zurzeit eigentlich in der Presse sehr stark behandelt wurde. Ich bin beschnitten worden, aber erst mit 19 Jahren. Ja, warum? Ich hatte zur damaligen Zeit eine Freundin, die hatte diese Kondylome, nennen die sich, Feigwarzen, so Scheidenwarzen. Und beim Geschlechtsverkehr sind die irgendwie auf mich übergekommen. Also die hatte ich dann auch bei mir an der Vorhaut, ne? Keine schöne, angenehme Erkrankung. Nee, auf keinen Fall. Wirklich nicht. Und, die vermehren sich immer mehr dadurch, dass sie aufgehen, dass sie bluten und dann vermehren sie sich diese Wacht. Mhm. Und man versuchte dem Herr zu werden, indem man dir die Vorhaut dann weggenommen hat. Ja, zuerst hat man versucht, mit so einer Art Elektro, wurden die elektrisch weggeschmort und weggebrannt, diese Wachten noch an der Vorhaut. Mhm. Wie groß waren die eigentlich? Die waren so Streichholzkopf groß vielleicht. Mhm. Ja, immerhin. Ja, und die war halt eine Belastung. Ne? Mhm. Taten die auch weh? Taten sie, ja. Beim Geschlechtsverkehr vielleicht in dem Moment nicht, aber danach dann. Mhm. In dem Moment ist man ja so abgelenkt von allen anderen, dass man die Schmerzen nicht so wahrnimmt. Mhm. Aber danach merkt man dann, es hat geblutet und so. Ja, okay. Und dann bist du beschnitten worden mit 19. Ja, bei der Bundeswehr war ich da. Ja. Und war danach die Krankheit im Griff oder hat die sich weiter ausgedehnt dennoch? Nein, nachdem man zweimal versucht hatte, die Warzen so wegzubrennen, hat man gesagt, also abschneiden die Vorhaut, dann wäre es auf jeden Fall weg. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir es. Da habe ich mir die Vorhaut abnehmen lassen im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz. Im Bundeswehrkrankenhaus, ja. Und da habe ich auch keinem was von erzählt. Damals selbst meine Eltern wussten davon nichts. Ne? Schämt man sich in der Zeit. Ja, war natürlich eine unangenehme Sache. Da zeigt man nicht so gerne, warum ihr guckt, was ich hier habe. Ist es denn gut gelaufen? Ja, die gut gelaufen in dem Moment. Das war eine örtliche Betäubung. Eine örtliche Betäubung nur? Ja, da wurde so ein Vorhang vorgemacht. Ich lag auf dem OP. Da wurde ein Vorhang vorgemacht. Da kamen Spritzen rein, die fühlten sich an, als wenn die Spritzen gar nicht mehr aufhörten einzudringen, so am Schaft. Ja, dann hat er reingeschnitten und die Narkose hat gar nicht gewirkt. Also er hat reingeschnitten und ich habe den Schmerz voll gespürt. Das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Und dieses Geräusch, was denn da entstanden ist, war schon ekelhaft, ne, in dem Moment. Und hast du den da, weg. Aber hast du den da nicht laut von dir gegeben, dass du das noch spürst? Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Oder hast du gesagt, du warst so ein richtiger Soldat, der beißt jetzt die Zähne aufeinander? So möchte ich das nicht darstellen. Ja. Ich meine, ich war geschockt, mehr in mich habe ich in mich zusammengezogen und bin kurz weg gewesen wahrscheinlich. Ich kann es nicht mehr genau so nachvollziehen, wie es damals war. Auf jeden Fall waren die natürlich dann auch aufgelöst und tut uns leid und die Narkose, neue Dosierung und sowas alles. Achso, die haben das denn schon mitbekommen, dass du es. Ja, klar, die haben das schon mitbekommen. Ja. Und dann gab es eine neue Betäubung. Dann gab es eine neue Betäubung. Aber eben keine Narkose, sondern eine örtliche Betäubung. Örtliche Betäubung. Ja. Und hat die zweite örtliche Betäubung denn genutzt? Ja, danach habe ich nichts mehr gespürt. Ah, ja. Ne? Ja. Weil die Beschneidung ist ja anders, wenn man erwachsen ist, als wenn man jetzt bei dem Kleinkind die Beschneidung vornimmt. Ne? Weil da muss ja komplett rundherum geschnitten werden und wird auch wieder rundherum genäht. Ja. Und diese Stelle ist dann natürlich bei der nächtlichen Erektion, reißt die immer wieder auf. Also bei mir ist immer wieder aufgerissen, weil diese Spannung dann entsteht. Ja, wie unangenehm. Wie unangenehm. Ja, das heißt, wie viel Wochen oder Monate hast du dich damit noch rumgeschlagen danach? Ach, da waren Wochen, Monate, weil dann sagt man sich oder mit der Freundin, ach komm, wir versuchen mal, vielleicht klappt es ja jetzt. Mhm. Ne? Und dann reißt es wieder ein und es ist dann schon eine langwierige Sache gewesen. Man muss so Bäder nehmen, den Penis in so ein Bad reinhalten, damit diese Schwellung zurückgeht. Weil diese Schwellung, die der Penis ja normalerweise im erregierten Zustand erzeugt, die geht dann in die Breite. Ne? So, kannst das ja gut beurteilen. Du warst unbeschnitten und bist dann beschnitten worden. Ja. Was für eine Gefühlsveränderung ist das? Ja, die Gefühlsveränderung ist einfach die Empfindlichkeit. Ne? Vorher ist sie geschützt, wie der Augapfel geschützt ist vom Augenlid. Mhm. Ist plötzlich diese Eichel da so blank in der Unterhose. Ne? Mhm. Natürlich sehr empfindsam und aber das geht schon nach mehreren Wochen, ist diese Empfindlichkeit ja nicht mehr so extrem. Ne? Was würdest du denn im Nachhinein sagen, was war besser? Besser ist es so auf jeden Fall. Die Beschneidung, so. Nach der Beschneidung. Trotz dieser ekelhaften Erfahrung würde ich es nochmal machen. Würde ich es wieder machen. Oder auch jedem empfehlen. Warum? Weil es unempfindlicher ist, weil es hygienischer ist, weil es besser aussieht. Jetzt fängst du an mit der Hygiene an. Das hatten wir schon mal das Thema vorgeworfen. Ja, natürlich, wenn man eine Vorhaut hat, sieht man sich auch. Man kann jetzt nicht jedem unterstellen, der eine Vorhaut hat, der wäre unsauber. Das finde ich wirklich, das Argument finde ich das schwächste Argument überhaupt. Nochmal, wir leben im Zeitalter der Dusche. Ja, okay, also, da gebe ich dir recht. Aber, so wie man sich im Po wäscht, wäscht man sich auch vorne rum. Also. Aber du weißt selber, die brauche ich natürlich jetzt erzählen, wenn man pinkelt, dann tropft es immer nach. Wie man so. Und wenn man eine Vorhaut hat, dann sammelt sich dieser Urin halt an der Spitze der Vorhaut. Und da kann man waschen und einfach bei der Eichel. Gab es ja gerade das Gerichtsurteil. Hast du das auch mitbekommen? Ja, habe ich verfolgt. Wie siehst du das? Dass es also strafbar sein soll für einen Arzt, ein Kind zu beschneiden, aus religiösen Gründen? Ja, das ist natürlich. Dieses Thema ist von beiden Seiten, muss man es betrachten. Natürlich ist es aus meiner Sicht hygienisch und ist halt eine gute Sache, find ich, weil ich es selber erfahren habe. Aber weißt du, wenn du mit der Hygiene ankommst, dann kannst du dir auch gleich alle Zähne ziehen lassen, damit sich zwischen den Zähnen keine Speisereste sammeln. Also. Aber dieses Urteil hat ja eine ganz andere Ausrichtung. Es geht ja da um einen religiös-kulturellen Hintergrund. Wie siehst du das denn? Ja, es ist schon sehr schwerwiegend dem Kind vorwegzunehmen, was gemacht wird hier, also die Vorhaut abzuschneiden. Aber in Amerika wird es ja auch praktiziert. Soviel ich weiß, wird da viel häufiger, unabhängig von der religiösen Ausrichtung, wird da auch beschnitten. Ja. Und es ist da gang und gäbe. Ne? Ja. Und jetzt wird natürlich eine riesen Diskussion aufgemacht. Moslems und Juden und alle haben sich jetzt in den Haaren. Deswegen, und jetzt die Beschneidungen werden weitergehen. Hinter verschlossenen Türen irgendwo wahrscheinlich unhygienischer bei der Anwendung der Beschneidung. Ne? Also da ist auch nicht das letzte Wort gesprochen, glaube ich nicht. Da kommen sicher noch andere Gerichtsurteile und dieses war ja auch nicht bindend, soweit ich weiß, das von aus Köln und so weiter. Na gut, Marc, du hast es ein bisschen von dir erzählt und deinen Erfahrungen. Ich danke dir vielmals und alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke. So. 1.20 Uhr haben wir, oder 1.21 Uhr gleich. Und hier ist die Christine. Christine ist 23. Guten Morgen, Christine. Guten Morgen, Domian. Hallo, Christine. Um was geht's bei dir? Erstmal wollte ich ein Lob an dich und dein Team aussprechen. Das ist ja nett von dir. Vielen Dank. Für die Sendung. Ich find's echt toll. Also bei mir geht's darum, ich bin am 6.6. Aus einer psychosomatischen Klinik gekommen. Mhm. Ich war da 10 Wochen wegen Borderline. Mhm. Und kurz bevor ich... Erklär mal Leuten, die noch nie davon was gehört haben. Du sagst, ich war wegen Borderline im Krankenhaus. Fragen viele Leute, hä? Was ist denn das? Borderline? Hat man da Kopfschmerzen? Ja. Nee, erzähl im Ernst, erzähl mal. Ja, also bei mir äußert sich das zum Beispiel, dass ich mich selbst verletze. Mhm. Ich habe ziemliche Probleme mit Nähe und Distanz zu Personen. Mhm. Und oft geht es eben... oft ist ein Missbrauch irgendwie in der Familie passiert, muss aber nicht. Mhm. Also es ist schon irgendwas passiert, dass man diese psychische Krankheit eben hat. Ja. Nun bist du um 6.6. rausgekommen und geht es dir besser? Hat das was gebracht? Ja, also der Klinikaufenthalt hat auf jeden Fall was gebracht. Ich merke auch, dass ich im Alltag viel besser klarkomme und so. Ja. Wie lange warst du drin? 10 Wochen. 10 Wochen. Mhm. Genau. Und mein Problem ist jetzt eigentlich nur, dass ich, dass eben kurz bevor ich wieder nach Hause gefahren bin, eine Erinnerung nach oben gekommen ist, die mich doch sehr schockiert. Mhm. Da geht es darum, dass meine Mutter mich früher, wenn wir gekuschelt haben und so, eben auch im Intimbereich berührt hat. Deine eigene Mutter? Ja. Also ich bin adoptiert. Ja. Aber schon, ja, seit ich ein ganz kleines Baby bin. Und deswegen ist das schon meine Mama. Was heißt im Intimbereich berührt? Was hat sie genau gemacht? Also, mich am Po angefasst, auch an der Scheide. Jetzt nicht stimuliert, aber eben da auch berührt. So, dass das zum Kuscheln dazugehört. Aber ich weiß auch, dass ich das früher nie wollte. Also ich habe dann auch, Also du meinst, dass das ging über das zufällige Berühren beim Kuscheln dieser Region durchaus zu weit. Und das war ein im weitesten Sinne des Wortes eine sexuelle Berührung. Ja. Auch wenn ich mich da momentan noch ein bisschen sträube, das so zu nennen, weil das doch sehr schockierend für mich ist. Mhm. Weil auch meine Mutter und mein Bruder mir immer gesagt haben, ja, wir hatten eine total glückliche Kindheit und alles war gut und so. Und das passt halt überhaupt nicht da rein. Mhm. Wie lange ging das? Wie viele Jahre? Oder überhaupt Jahre? Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ich sehr wenig Erinnerungen aus meiner Kindheit selber habe. Was ja auch schon komisch ist, ne? Ja, das habe ich auch erst da irgendwie so rausbekommen. Mhm. Aber ich denke schon, dass das... auf jeden Fall von Kindesalter an ging bis so 12, 13, wo ich dann wirklich gesagt habe, nee, das ist nicht normal und ich möchte das nicht mehr. Also 12, 13 ist ja schon ein heftiges Alter. Wenn das dann die Mutter bei der Tochter noch macht, ist das ja schon krass. Ja, und aber sie ist nie weitergegangen. Nein, nein. Und also bei mir war eben auch das Problem, dass ich mich als Kind, also als kleines Kind eben auch noch nicht so... Ja, ich konnte noch nicht so ganz sagen, dass ich das jetzt nicht wollte oder so. Kann man ja als kleines Kind auch nicht. Ja, und ich habe dann immer so versucht, ihr das so klar zu machen und habe immer so ein Geräusch gemacht, wie so ein Schlüssel in so einem Schloss. So als wäre das jetzt abgeschlossen, diese Region. Mhm. Mhm. Mhm. Und sie fand das immer ganz lustig und hat dann extra weitergemacht. Und das fand ich natürlich dann noch schlimmer. Mhm. Und ja, so mit 12 oder 13 habe ich dann wirklich dann auch, konnte ich dann eben auch äußern, so, nee, ich mag das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Hast du jetzt im, jetzt in deinem Erwachsenenalter mit deiner Mutter darüber mal gesprochen? Nee, also weil das kam eben auch sehr kurz vor Therapieende und das heißt, in dieser Therapie ist das erst klar geworden? Genau, da ist diese Erinnerung hochgekommen und das war ganz schlimm für mich. Und ich hatte dann kurz danach irgendwie, also das kam so 2 Uhr nachmittags, kam es bei mir hoch und um 5 Uhr hatte ich einen Termin zu einem Familiengespräch mit meiner Mutter. Ui. Auch noch. Ui. Und da war ich natürlich total ablehnend und so und wollte aber auch in diesem Gespräch schon klar machen, dass ich erstmal eine Kontaktpause brauche, weil sie auch sonst sehr grenzüberschreitend bei mir ist. Mhm. Auch emotional und strukturell und immer alles für mich planen will und machen will. Das heißt, im Moment hast du gar keinen Kontakt so zu ihr, richtig? Genau. Ja. Ich finde merkwürdig, wenn du sagst, ich hab gar keine Erinnerung an meine Kindheit. Wenn ich würde mal so sagen, wenn alles normal gelaufen ist, haben alle Leute Erinnerungen an die Kindheit. Man hat, man hat nur keine Erinnerung, wenn irgendwas vielleicht sogar Schlimmes war, dann blendet man das alles weg. Ja, also ich habe das irgendwie immer so für normal gehalten. Also klar, wenn mir jemanden, also ich habe Fotos gesehen und ich habe halt auch immer noch, als ich noch bei meiner Mama gewohnt habe, wohnte ich halt auch in der Nähe von meiner Grundschule und so. Und ich kannte das alles vom Sehen und habe dann auch immer aufgenommen, was mir Leute erzählt haben und so und dachte dann, das sind meine Erinnerungen. Mhm. Aber ich selber kann mich da nicht an so viel erinnern, auch das emotional. Das heißt aber so, in der Familie wird so getan, als wäre alles ganz toll und man hätte eine schöne Vergangenheit gehabt gemeinsam. Genau. Ja. Mhm. Also ich glaube, das wird nicht nur so getan, es wird auch so geglaubt. Also es wird so geglaubt, ja. Ja, vielleicht. Oder man verdrängt perfekt. Ich stelle mir das wirklich einen Schock vor, wenn man sich dessen dann klar wird, dass die eigene Mutter, ich sag mal, eine Vorstufe des sexuellen Missbrauchs mit einem betrieben hat. Ja, also für mich war das auch ganz, ganz schlimm. Und ich hatte gut, in der Klinik hatte ich natürlich dann zum Glück direkt Hilfe da. Und konnte auch Gespräche führen mit Psychologen und so. Das hat mir ja schon sehr geholfen. Mhm. Aber es ist auch bis jetzt immer noch so, dass ich noch keinen emotionalen Zugang dazu habe. Also ich kann jetzt auch noch gar nicht so sagen, dass ich darüber so total wütend oder sauer bin oder traurig. Ich bin einfach nur schockiert. Hältst du es denn für möglich, dass da vielleicht doch mehr passiert ist und du aus Selbstschutz das noch nicht so erinnern willst? Also das glaube ich nicht. Mhm. Also ich hoffe es auf jeden Fall nicht. Mhm. Also jetzt ist natürlich das kompliziert, aber ich hoffe, dass du weiter in psychotherapeutischer Behandlung bist. Ja. Wie geht man damit um und wie verarbeitet man das oder wie verpackt man das dann so nachträglich? Das stelle ich mir schwer vor. Das ist auch total schwer. Also ich habe zum Glück eine sehr gute ambulante Therapeutin, die zufällig auch Sexualtherapeutin ist. Ah ja, das sehr gut. Natürlich ziemlich sehr gut. Und mit der kann ich auch sehr offen darüber reden. Und wie hat denn deine Mutter eigentlich darauf reagiert, als du jetzt gesagt hast, ich will mal erstmal ein bisschen Distanz zu dir haben? Ja, das ist sehr kompliziert bei meiner Mutter. Also ich habe das schon oft probiert. Ich bin auch erst mit 21 ausgezogen, weil das alles sehr kompliziert war. Ich hatte früher die reine Verantwortung für meine Mutter. Nachdem mein Vater sich eben getrennt hat und weggegangen ist. Mhm. Meine Mutter hat gesagt, ich kann ohne dich nicht leben, ich brauche dich auf jeden Fall und du kannst nicht von mir weggehen und so. Also und sie hat dadurch einen hohen Druck auch auf dich ausgeübt. Und ja, auf jeden Fall. Extrem und belastet. Genau, und darum ging es eben mir auch eigentlich in diesem Gespräch, dass ich das klar mache, dass ich jetzt, um erwachsen zu werden und mein eigenes Leben jetzt endlich mal beginnen zu können. Einfach mal Luft brauchst zum Atmen. Ja, genau. Mhm. Und auch die Energie für mich brauche. Verstehe. Wie ist das denn? Du hast so einen Bruder, sagst du? Genau. Wie ist das Verhältnis zwischen Mutter und Bruder? Ja, mein Bruder wohnt momentan wieder bei meiner Mutter, weil er sich selbstständig macht und momentan nicht so viel Geld hat. Mhm. Aber das ist auch katastrophal. Also mein Bruder, der schreit die ganze Zeit nur rum und meine Mutter schreit ihn auch an und sagt, ja, ich will den eigentlich gar nicht mehr hier haben. Und wie alt ist der Bruder? Der ist 25. Ah ja. Also Christine, das ist natürlich ein heftige Erkenntnis, die du da gewonnen hast. Ja. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man sich solche Dinge dann bewusst macht. Und wenn du in guter fachmännischer Betreuung bist, umso besser. Ich glaube, Das sind all die, das sind die schwierigen und mühsamen Schritte, um irgendwann auch zur Genesung zu kommen, relativ stabil wieder zu werden und seelisch gesund zu werden. Ja, das möchte ich ja auch. Ja. Also ich glaube auch, ich sehe das jetzt auch nicht nur als was Schlechtes, sondern irgendwie hat es ja auch was Positives, dass es jetzt rausgekommen ist und dass ich es dann auch bearbeiten kann. Ja, dann kommst du diesem Geheimnis, was da in dir waberte die ganze Zeit, ein bisschen mehr auf die Schliche. Genau. Ja. Liebe Christine, ich wünsche dir von Herzen alles Gute in dieser Therapie und dass du da deinen Weg findest und auch dann das, was passiert ist, verarbeiten kannst. Das wünsche ich dir. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch und eine schöne Sommerpause. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. So, und hier ist Norbert. Norbert ist 35. Guten Morgen, Norbert. Guten Morgen, Domian. Hallo, Norbert. So, jetzt zu dir. Um was geht's? Also bei mir geht's ums Thema Trauern. Ja. Da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Meine Mutter, die ist am 14.06. gestorben, also jetzt vor kurzem, und wurde also heute beerdigt. Heute? Und bei einer Urnenbestattung. Wie alt ist deine Mutter geworden? Die ist 66 geworden. Ist sie plötzlich gestorben? Eigentlich nicht. Sie war also schwer diabeteskrank, Diabetes 2. Und es war also schon seit langem absehbar, dass sie jetzt dann irgendwann auch mal es geschafft hat und dann halt eben sich nicht da den ganzen Tag mit Morphium vollpumpen muss. Mhm. Es war also, so die letzte Zeit war es sehr, sehr elend und sehr schlimm mit anzusehen. Und Anfang des Jahres war sie noch in einem großen Klinikaufenthalt. Und sie wurde auch immer gepflegt von einer sehr netten Pflegerin, die dann auch jetzt mittlerweile schon seit 8 Jahren jeden Tag bei meiner Mutter ein- und ausging. Und die hat dann Anfang des Jahres auch gesagt, so hör mal, zu mir und zu meinem Vater, sie ist jetzt Pädiatrie-Patientin und das heißt also wohl, dass das das Endstadium ist, dass es also nicht mehr lange dauern wird. Und klar, ich vermute mal, dass ich da schon irgendwie angefangen habe, mich mit diesem Thema des Sterbens auseinanderzusetzen. Da bin ich ganz sicher, ganz sicher. Aber also spätestens da. Ja, aber ich verstehe jetzt nicht, warum ich habe so eben mit meiner Schwester gesprochen, meine älteste Schwester, und die sagte also auch, dass mein Vater oft zu ihr kommt und mein Vater ist auch total fertig. Und aber dass, wenn mein Vater dann da ist, und das war dann irgendwie für mich der Schlüsselreiz, dass sie das meinem Vater nicht so unbedingt zeigen möchte, um ihm dann auch nicht unbedingt auch den Weg noch schwerer zu machen, als er eh schon ist. Also deine Schwester möchte das dem Vater nicht zeigen. Ja, und wenn mein Vater dann bei ihr raus ist, ich sag mal, die haben jetzt die ganzen EM-Spiele zusammen geguckt und wir sind halt eben ganz froh, wenn er dann ein bisschen beschäftigt ist, weil der leidet also sehr, sehr stark. Ja, und das ist eben halt eben mein Problem. Ich leide nicht so stark. Du leidest nicht so stark? Ich bin also verheiratet, habe 3 Kinder und wenn meine Frau nicht da ist, dann sind meine Kinder da und ich weiß es nicht, ob ich dann irgendwann den dicken Hammer dann irgendwann in ein paar Monaten bekomme. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Meine Mutter war einsame Klasse. Ich war also auch ihr Liebling, war das jüngste von 5 Geschwistern. Und da gibt's also gar nichts, nichts, was ich irgendwie so zu bemängeln hätte. Jetzt ich glaube sogar noch eher, dass meine 4 älteren Geschwister weniger Erziehung abbekommen haben als ich. Also meine Mutter hat sich mehr um mich gekümmert und mehr Liebe, mehr Verantwortung und auch ihre ganze Erfahrung in mich reingesteckt. Und ich hatte also ein ganz klares, ausgeglichenes Verhältnis zu meinen Eltern, auch vor allem zu meiner Mutter. Jetzt kann man ja sagen, dass die letzten, also die Monate in diesem Jahr, die letzten 5 Monate oder 5,5 Monate ganz schlimm waren für sie. Ja, das war... Sie hat zu Hause gelegen? Ja. Ja? Ja, ja, klar. Sie hat zu Hause gelegen. An was ist sie jetzt letztendlich gestorben? Das wussten wir auch nicht so recht. Sie ist also, so wie wir alle vermuten, sie hatte eine Lungenembolie, dass sich wohl irgendwo ein Blutfropf in ihrem Schwerfvenensystem oder... Ja, und dass das dann halt eben auf die Lunge gegangen ist. Du sagtest vorhin, dass sie eine schwere Diabetikerin war, Diabetikerin. Was gab es da noch für Begleiterkrankungen zusätzlich? Also diese Diabeteserkrankung ist also, dieser Alterszucker, der ist also so schlimm, dass man sich da also wirklich ganz strikt an ein Programm halten muss. Das heißt, nicht zu viele Kohlenhydrate und. Man muss auf den Zucker achten und immer Insulin spritzen. Und meine Mutter hat sich also nicht immer daran gehalten. Wir sind also alle in der Familie sehr, sehr werbeleid, sag ich mal. Und wir haben also alle Probleme damit mit dem Gewicht. Und sie hat sich halt eben nicht immer so dran gehalten, wie sie es hätte tun sollen. Aber das haben wir ihr dann jetzt im Endstadium auch zugestanden. Ja, weil ja gut, dann war es auch klar. Was nützt es da jetzt noch drauf zu achten, wenn es eh schon das Pädiatrie-Stadium ist? Also. Du sagst, sie hat starke Morphiumpräparate bekommen. Ja. Wo hatte sie welche Schmerzen hatte sie? Sie hatte, weil ihr vor 2 oder 3 Jahren schon das linke Bein abgenommen worden ist, hatte sie sehr, sehr starke Phantomschmerzen. Ah, das hat sie wohl immer gesagt, dass das die schlimmsten Schmerzen sind, die man sich wohl vorstellen kann. Also das linke Bein ist schon vor... Das linke Bein war schon weg. Die saß also schon mehrere Jahre im Rollstuhl. Aber Domian, das war eine 35-jährige Frau im Körper einer 80-Jährigen. Verstehst du, wie ich das sagen will? Wie ich das meine? Von der Seele her. Von der Seele her. Sie ist also voll da und Norbert und alles klar, mein Junge, und hat sich auch noch immer um die Probleme gekümmert, wenn was da war. Aber jetzt lass mich mal sagen. Wenn das so eine lange Leidenszeit war und auch schon eine Amputation vor einigen Jahren stattgefunden hat, heißt das ja wirklich, dass man als ganz naher Angehöriger sich schon sehr früh, seit vielen Jahren sich intensiv mit der schweren Erkrankung und letztendlich auch mit dem Tod beschäftigt. Das heißt, ich glaube, wenn jemand so schwer krank ist, dass man schon ab einem bestimmten Punkt der Krankheitsentwicklung mit dem Abschiednehmen beginnt. Ja. So erkläre ich mir das auch, dass du vielleicht im Moment gar nicht so sehr betroffen bist, zumal deine Mutter auch noch eine so schwere Leidenszeit hatte zum Schluss, dass in aller Trauer und in allem Unglück auch so ein Gefühl ist, jetzt hat sie es geschafft. Ja, das war auch. Ich glaube, das ist auch das Gefühl, was ich am meisten hochhalte, dass es jetzt endlich geschafft hat. Ja, und das ist eine. Das andere ist natürlich, dass es immer noch, das ist ja auch immer noch sehr frisch. Es gibt viele Menschen, die, wenn ein Mensch frisch gestorben ist, in den ersten 1, 2 Wochen oder auch 4 Wochen, irgendwie so neben sich stehen, dass sie das gar nicht so wirklich realisieren. Vielleicht ist es bei dir so ein Gemisch zwischen, jetzt hat sie es endlich geschafft und sie hat kein Leid mehr und auch noch ein bisschen der Schock. Und ihr wart jetzt gerade noch involviert in die Organisation der Beerdigung und das muss geregelt werden, jenes muss geregelt werden. Ich würde mir darüber keinen Kopf machen oder gar ein schlechtes Gewissen. Lass es so, nein, wie es ist. Das hat also jetzt so mit dem Gewissen nichts zu tun. Ich habe also nur, weil ich halt eben so ein großartiges Verhältnis zu meiner Mutter hatte und da nie nicht auch die kleinsten Dinge vorgefallen waren in all den Jahren. Die war immer für mich da, immer für uns alle. Die war einfach eine großartige Mutter. Und ich habe einfach Angst, Domian, dass ich da irgendwann in ein tiefes Loch falle und dann irgendwie das nachhole, was ich halt eben jetzt verpasse. Das kann keiner vorhersagen, was danach kommt. Das kann natürlich sein, dass es werden auch noch schlimmere Trauerphasen kommen. Aber das gehört dann auch dazu. Das gehört auch zum Abschiednehmen, dass man diese Trauerphase dann auch erlebt. Du sagst, du hast viele Geschwister, du hast eine Familie, du hast deinen Vater noch. Du kannst ja mit vielen Menschen darüber sprechen. Ja. Und vor allen Dingen mit ganz nahen Menschen kannst du über deine Mutter sprechen, mit deinen Geschwistern und mit deinem Vater. Und das hilft sehr, sehr, auch wenn man in ein tiefes Loch stürzt. Ich würde das Ganze jetzt erstmal so gelassen hinnehmen. Wenn du sehr traurig bist, sprich mit den Geschwistern, mit denen du am besten kannst, oder mit deiner Frau. Ich weiß nicht, wer deine nächsten Bezugspersonen sind. Ja, meine Frau auf jeden Fall. Ja, oder auch mit deinem Vater. Für den Vater ist es auch wichtig, dass er einen Gesprächspartner hat. Er spielt mal nicht gegenseitig so die Tapferen, sondern sagt euch, was in euch vorgeht. Das ist schon sehr richtig und sehr gut. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal so die Zeit sich weiterentwickeln lassen und sehen, wie alles kommt. Es ist doch gut, dass es im Moment so ist. Und du hast deine Mutter sehr geliebt, das höre ich. Und deine Mutter hat eine schwere Leidenszeit. Und wenn es kommt, wenn es schlimmer wird, dann sprich mit deinen nahen Angehörigen. Und ich bin sicher, dass es wird seinen Weg gehen dann. Ja? Ja, klar. Mein Lieber, in diesem Sinne, danke, Domian, wünsche dir alles Gute. Und nochmal viel Kraft. Viele liebe Grüße auch an dein Team. Ja, dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss nochmal. Ciao. So, Darian. Fast Domian. Darian, 26, hallo. Hallo. Hallo, Darian. Hallo. Hallo. Endlich klappt das mal. Ja, du heißt wirklich Darian? Ja, ich heiße wirklich Darian. Das ist ja lustig. Wenn ich jetzt mit Vorname Darian heißen würde, klänge das komisch. Ja, und der Name geht auch beides. Also das ist für weiblich und für männlich. Ach, guck. Ja. Woher kommt denn der Name, Darian? Aus Kuba kommt er. Aus Kuba? Ja. Hat, ja. hat er eine Bedeutung? Ja, das ist, das heißt, der Tapfere heißt er. Na, was wollen wir mehr? Ja, und weil ich, ich rufe an wegen, weil ich, Rollstuhlfahrer bin von Geburt an. Ja. Und ich komme im Moment mit der Situation nicht klar. Ich bin überfordert mit der Situation ja. im Alltag und so. Wieso sitzt du im Rollstuhl, Darian? Von Geburt an, weil ich weil ich Frühchen bin ja. und weil ich sozusagen Anfallsleiden hatte. Ein was? Wo ich klein war, ich hatte Anfallsleiden. Ich verstehe nicht, Anfallsleiden? Ja, so Epilepsie. Ach so, Anfälle. Ja, Epilepsieanfälle. Ah ja, verstehe. Ja. Mhm. Und das waren 3 Stück. Und der dritte, da war ich dann auch unter Narkose und hatte dann auch keinen Sauerstoff. Mhm. Keinen Sauerstoffzufuhr. Das ist dann alles noch in Kuba passiert halt. Achso, du bist in Kuba geboren? Ja. Du bist Kubaner? Genau, ich bin Kubaner. Und wie kam es dann, dass du nach Deutschland kamst? Weil die dort in Kuba die medizinischen Voraussetzungen noch nicht hatten. Bist du dann nach Westdeutschland oder in die DDR gekommen? In die DDR. Ach so, ah ja, da gab es ja enge Beziehungen damals. Ja. Ja. Ja, aber meine Mutter war auch, also hatte auch meine Oma und mein Opa waren auch in der DDR und das war dann auch nicht so einfach, dann in die DDR zu kommen. Ja, und wie war das? Dann Komplikationen bei mir dann halt. Ja. Ist deine Familie denn dann auch in Deutschland geblieben? Ja, mein Vater ist ein halbes Jahr später gekommen, weil die durften dann nicht zusammenreisen sozusagen, weil die noch nicht verheiratet waren. Ach so. In der DDR war das ein bisschen kompliziert. Da war alles ein bisschen kompliziert, stimmt. Ja, da konnten sie halt, wenn man Ausländer war, konnten sie halt nicht zusammen, konnten sie nicht zusammenfliegen, mussten ein halbes Jahr warten. Ja, aber dann kamen sie, dann alle. Dann kam mein Vater, ja, genau. Wie sieht das denn aus? Du sitzt im Rollstuhl, das heißt, du kannst nicht laufen. Ja. Kannst du Arme und Hände bewegen? Ja. Das geht. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unterhalb gelähmt bin, sondern halbseitig gelähmt. Ich bin rechts, also ich habe eine rechtsseitige Lähmung. Mhm. Und ich kann trotzdem alles gut machen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, wenn mich jetzt jemand an ein Bein anfasst, dass ich das jetzt nicht spüren tue, sondern also die rechte Seite ist auch betroffen. Die Empfindlichkeit ist überall gegeben. Die Empfindlichkeit ist überall gegeben, genau. So, bist du 26 Jahre alt und hast ja dein Leben lang nichts anderes erlebt. Du bist ja jetzt so groß geworden mit der Behinderung. Ja. Und du sagst jetzt, hast du das Gefühl, du schaffst es nicht mehr? Ich schaffe es nicht mehr, weil ich verschiedene Situationen von mir, also ich habe verschiedene Situationen, die ich selbst erlebe, die es anderen Menschen besser geht. Wie es anderen Menschen besser geht? Ja. Wie meinst du das? Na, die jetzt zum Beispiel mehr im Alltag machen und die jetzt besser Leute kennenlernen, weil es ja doch ein bisschen schwierig ist, bei mir Leute kennenzulernen. Ja. Wie lebst du denn? Lebst du alleine? Ich lebe alleine. Ich wohne alleine seit ungefähr einem Jahr. Ja, und hast du einen Beruf, einen Job? Im Moment nicht. Das ist auch wieder das Problem, weil wegen meiner Behinderung. Weil durch die Behinderung ist es schwierig, einen Beruf zu finden. Na klar. Weil viele Arbeitgeber sagen dann gleich am Anfang, dass es schwierig ist wegen der Voraussetzungen, die da. Ja. Was hast du? Hast du was gelernt? Ich habe auch nichts gelernt. Ich war zeitlang in einer Behindertenwerkstatt und da habe ich aber aufgehört, weil das nichts für mich ist. Mhm. Und jetzt bin ich halt berufsunfähig. Jetzt bist du berufsunfähig, lebst alleine seit einem Jahr. Ich könnte mir vorstellen, so wie du es gerade auch angedeutet hast, dass du einsam bist. Ich bin einsam, ja. Hm. Das heißt, es gibt auch nicht viele Freunde um dich herum? Nein, gar keine. Gar keinen? Nein, überhaupt nicht. Du bist den ganzen Tag alleine? Ja, ganzen Tag. Was machst du den ganzen Tag? Ja, vor dem Computer sitzen halt. Und das Tag für Tag und Tag für Tag? Ja. Hast du keinen Kontakt zu anderen Menschen, die auch eine Behinderung haben, mal versucht aufzunehmen? Das habe ich auch schon versucht, aber die sagen dann auch, das ist schwierig. Also ich habe schon alle, bist du noch dran? Ja, ich würde. Ja, okay. Ich habe alle Personen auch schon versucht zu kontaktieren, die sagen, das ist zu schwierig. Die wollen halt mit Gleichbesinnten nichts zu tun haben, weil die wollen halt mit Leuten zu tun haben, die laufen können. Ach so. Ja, und ich war auch zeitweise, ich habe auch noch Depression und hatte auch noch Depression und war auch eine Zeit lang in der Klinik und habe dann auch zeitlang Hungerstreik gemacht, weil durch den Druck, den ich jetzt habe, weil ich mit meiner Behinderung nicht klarkomme, habe ich einen anderen Druck gesucht. Ja, das heißt, dir geht es so richtig mies zurzeit. Ja, auf jeden Fall. Sagen. Du bist 26 Jahre alt, das ist ja auch eine Zeit, wo man schon lange sich umgeschaut hat, meine Freundin oder so. Ja. Ist schon mal irgendwas gelaufen? Nein, gar nichts. Die wollen alle gar nicht, also die trauen sich auch gar nicht ran, weil die meisten haben Berührungsängste. Mhm. Du, ich muss sie, damit ich mir das so besser vorstellen kann, du sitzt im Rollstuhl, kannst du aber so auf einem Stock gehen? Ginge das so wackelig? Ja, das ging aber. Also mit so einer Gehhilfe geht das. Mhm. Wohnst du in einer größeren Stadt? Ja. In welcher denn, wenn ich fragen darf? Leipzig. In Leipzig? Ja. Das ist ja wirklich eine große Stadt. Ja. Weißt du, Darian, das muss dann mit dem Teufel zugehen, wenn du nicht in Kontakt kommen könntest. Ja, das ist... Ich habe schon auch hier in dieser Sendung in all den Jahren mit so vielen behinderten Menschen gesprochen, die auch so auch das Leben so schildern, dass das natürlich kompliziert ist, aber die dennoch ihr Leben ganz gut hinkriegen. Ja. Und die auch Menschen treffen und sich verabreden können und so weiter. Da muss doch was zu machen sein. Das kriege ich halt nicht hin. Weißt du, wenn du jetzt irgendwo in der Pampa, irgendwo auf dem Land leben würdest, würde ich sagen, oje, das ist wirklich schwierig. Aber in so einer großen Stadt wie Leipzig muss es Möglichkeiten geben, dass du in Kontakt mit Behinderten und Nichtbehinderten, das ist ja völlig wurscht. Du sollst ja einfach unter Menschen erstmal kommen. Ja. Was für Interessen hast du? Was für Interessen? Hm? Na, ich gehe gerne in Discos und in Clubs. Mhm. Und was ich auch schon mal gemacht habe, ich habe auch mir eine virtuelle Welt aufgebaut. Also das war... Ja, das ist aber nicht gut. Da vereinsamst du ja noch mehr. Ja, das stimmt. Und da war ich auch süchtig danach. Ja. Da habe ich dann 23 Stunden am PC gesessen. Ja, nee, das geht nicht. Nee, virtuelle Welt ist genau das Falscheste, was du machen kannst. Du musst in die reale Welt raus. Ja. Du musst dir sagen, wir werden dich so gleich nochmal anrufen und in Ruhe mal überlegen, was wir dir in Leipzig da so anbieten könnten. Ja. Du musst allerdings für dich mal überlegen, was dir auch so Spaß macht. Hättest du Bock, weiß ich jetzt, in einem Chor zu singen oder gibt's einen Karnevalsverein in Leipzig? Weiß ich nicht, ob es da sowas gibt. Ja. Völlig egal, irgendwas. Was dich interessiert oder wo du denken würdest, oder könnte ich hingehen oder... Ja. Weißt du? Nur durch so mühsame Schritte kann man ins Leben wieder reinkommen. Ja. Ob du Lust hast, einen Sprachkurs zu machen, das kostet ja nichts. Du kriegst ja Beihilfen, wenn du da zur Volkshochschule gehst. Ja. Irgendwas. Ich das Problem ist halt, die Voraussetzungen, die sind meistens nicht da. Das sind meistens Treppen und... Ja, aber ich sage dir, es gibt gerade in diesen großen gesellschaftlichen Sachen, gibt so viele Menschen, die auch eine Behinderung haben und das funktioniert bei denen da auch. Ja. Also, ich glaube, das Erste ist, dass du auch für dich entscheiden musst, ich will raus ins Leben. Ja. Solange du dich damit irgendwie abfindest, ich sitze da in meiner Wohnung alleine, wird's immer schlimmer. Ja. Dann, wenn du sagst, ich leide an Depressionen, brauchst du natürlich auch eine Behandlung. Wirst du denn jetzt auch noch behandelt? Nein, weil ich auch keinen Psychologen finde, der für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Ja, komm, das gibt's nicht. Das gibt's alles in Leipzig. Wir werden uns jetzt für dich schlau machen und rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, das ist nett. Außerdem, denk mal an deinen tollen Namen, der Tapfere. Ja, stimmt. Das heißt, du wirst das schon schaffen. Ist halt schwierig und ich... Ist klar, natürlich. Ich möchte halt auch gerne eine Freundin und möchte auch, dass ich wohne jetzt ungefähr seit einem halben Jahr alleine und habe das auch für mich selbst aufgebaut und ja. Ja, siehst du, das ist auch schon mal eine Leistung. Ja. Und du kriegst auch so deinen Haushalt gemanagt. Ja, ich krieg das alles selber hin. Und du kannst auch einkaufen fahren oder ja, gehen? Das geht auch. Also einkaufen geht, sauber machen geht, bisschen kochen geht. Ja, ja, das geht doch alles. Ist doch super. Komplett. Ist doch super. Dickes Kompliment. Ja, aber die meisten Menschen, die wollen das halt nicht. Verstehe, das ist natürlich alles kompliziert. Aber du musst auch mal das Gute sehen. Dass du das geschafft hast, finde ich schon eine tolle Leistung. Ja. Und du sagst, du gehst gerne in Diskos. Machst du das denn manchmal? Ja, auch. Das stimmt. Aber dann auch manchmal alleine und dann. Ist ein bisschen frustrierend. Das wäre besser, wenn da jemand mitginge. Ja. Alleine und dann in der Situation ist das schon ein bisschen traurig. Da habe ich aber keinen, der da mir unterstützen tut. So, wir wollen das mal uns genau überlegen. Mein lieber Darian, du legst bitte auf und wir rufen dich gleich zurück. Das ist gut. Ja. Alles Gute. Liebe Grüße nach Leipzig und dir alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Sonja. Sonja ist 65. Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen. Guten Morgen, Sonja. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich, trotzdem ich das eigentliche Thema verpasst habe, heute noch in die Sendung darf. Also zum gestrigen Thema. Ja, und das gab es im WDR nicht. Und ich dachte eigentlich, das findet heute statt. Und eins live weiß ich gar nicht, wo ich dieses Programm zur Verfügung habe. Eins live ist ja Radio und wir sind hier Radio und Fernsehen. Ja, WDR genau. Fernsehen. Ja, Von wo rufst du denn an? Ich rufe jetzt aus Berlin an. Ja, in Berlin sind wir im Kabel. Kannst du uns sehen? Ja, ne? Aber ich wusste nicht, dass eins live Radio ist. Also ich habe da nicht so genügend recherchiert. Gut, das müssen wir. In Berlin ist das ja auch alles, sind wir auch ein bisschen weit weg. Ja, das kann man wohl sagen. So, Sonja, unser Thema hieß ja gestern, dieses Geräusch hat mein Leben geprägt. Ja. Ja. Und ich habe halt einen Schuss gehört, der mein Leben geprägt hat. Dann habe ich einen zweiten Schuss gehört. Und ich war mit zwei Hunden unterwegs. Der eine ist mir durchgegangen, der war 1,5 Jahre alt. Und ich habe dann erstmal den anderen nach Hause gebracht und hatte schon das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Und bin dann mit dem Fahrrad nochmal losgefahren zu der Ecke, wo ich vermutet habe, dass mein Hund hingelaufen ist. War das am Tag? Das war in der Dämmerung. Das war irgendwie 7 Uhr abends. Nein, das war in Österreich. Ach so. Mhm. Und als ich dort ankam, habe ich einen Jeep davonfahren sehen in einem wilden Tempo und habe dann meinen Hund gesucht und habe dann irgendwie den Verdacht gehabt, oh Gott, der ist erschossen worden. Und dieser Schuss hörtest du in einem Waldstück? Nein, das ist... Also das war ein Gebiet, wo so etwa 300 Meter vom Dorf Felder sind. Mhm. Und dann gab es ein abgezäumtes Waldstück, darin waren Wildschweine. Da durfte man zwar drin spazieren gehen, aber sollte Hunde an die Leine halten. Mhm. Und da habe ich mich nie aufgehalten. Mhm. Und dann bin ich eben nach Hause gefahren und habe die Polizei angerufen und gesagt, da sind vermutlich Wilderer unterwegs und die haben wahrscheinlich meinen Hund erschossen. Mhm. Und dann sind die mir also voll vor den Wagen gefahren, die Polizei, und hat gesagt, das ist gemeldet worden. Und wenn ich da jetzt noch größeren Zirkus unternehme, dann würde man mir da noch größere rechtliche Schwierigkeiten machen. Und der Hund sei auch begraben. Also ich könnte ihn auch nicht wiedersehen. Wie viel Zeit ist da vergangen? Ich habe gedacht, du hättest sofort die Polizei angerufen. Ja, ich bin mit dem Fahrrad erstmal dahin gefahren und wir haben am Waldrand gewohnt. Also ich würde mal sagen, dazwischen sind eine Viertelstunde. Wie? Und da hat die Polizei den Hund schon begraben in der Viertelstunde? Ja, genau. Nein, die Polizei nicht, aber sie hat behauptet, die Jäger hätten ihn begraben. In der Viertelstunde? Ja. Ja, und dann erzähl mal weiter. Ja, und dann war ich erstmal total geschockt. Konnte das überhaupt nicht begreifen und bin dann auf der Straße entlang gelaufen, weil ich meinen Mann abends von der Arbeit zurück erwartete. Und der kam aus Wien und brauchte halt etwas, bis er da war. Hm. Und habe ihn dann auch getroffen, habe ihm gesagt, du, ich glaube, unser Hund ist erschossen worden. Und er sagt, nein, das glaube ich nicht, lass uns mal nachsehen. Und ich muss sagen, es ist ein Afghane gewesen, der sieht erstmal im Dämmerlicht ähnlich aus wie ein Reh. Mhm. Die sind sehr zart gebaut, sehr zierlich und auch sehr schnell. Mhm. Und mein Mann sagte dann, na, da vorne ist er doch. Und ehe ich mich erleichtern konnte, sah ich, das war wirklich ein Reh. Mhm. Also der Hund war weg und ich hatte meinen Schock und ich habe lange da angenagt. Ach so, der Hund war wirklich unauffindbar, der war für immer weg. Der war für immer weg. Die Polizei hatte ja bestätigt, die Jäger hatten den gemeldet und sie sagten eben, sie hätten den begraben und ich könnte den Hund nicht mehr wieder haben. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Das liegt wie viele Jahre zurück? Ja, 95. 1995 war das. Also 94 war es. 95 hatte ich dann Brustkrebs. Ich habe es nicht verarbeiten können. Also, wenn du das ist eine gravierende Erinnerung an dich, an den Hund und an deine Vergangenheit, wenn du an diesen Schuss denkst. Ja. Das kann ich gut verstehen, Sonja. Und ich verstehe bis heute nicht, wie die Polizei innerhalb von einer Viertelstunde sagen kann, das ist schon, der Hund ist schon beerdigt. Das ist alles eine Sippschaft, die gehören zusammen. Mann, das ist halt so, es gibt ein Jagdgesetz und es gibt ein Gesetz für ein Grundgesetz und das Jagdgesetz ist sowohl in Österreich, in Deutschland, das ist überall gleich. Das Jagdgesetz besagt halt in einem bestimmten Paragraphen, dass Hunde abgeschossen werden dürfen, wenn sie wildern. Und jeder Jäger darf selbst entscheiden. Und darauf beriefen die sich dann, ne? Ja, die nicht. Ich habe mich dann erstmal kundig gemacht. Ich bin auf etliche Fälle gestoßen, wo Haustiere erschossen worden sind. Und leider gibt es keine Zahlen, die das groß dokumentieren, außer Nordrhein-Westfalen. Die dokumentieren Haustierabschüsse. Und wenn man das hochrechnet, dann kommt man darauf, dass etwa im Jahr 400.000 Katzen und 50.000 Hunde von Jägern erschossen werden. Sonja, es tut mir sehr leid, dass du deinen Hund so verloren hast. Danke für den Anruf und schöne Grüße nach Berlin, sage ich. Jetzt lebst du ja in Berlin. Ich möchte nur noch sagen, ich würde mich freuen, wenn sich irgendjemand meldet, der ähnlich betroffen ist. Ich würde gerne mit jemandem eine Organisation gründen, um gegen dieses Jagdgesetz vorzugehen. Gut, das können wir ja mal so stehen lassen. Liebe Sonja, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Olivia. Olivia ist 40. Guten Morgen, Olivia. Guten Morgen. Olivia, um was geht's bei dir? Ich habe einen Mann kennengelernt, natürlich im Internet. Aber wir haben uns auch schon zweimal getroffen. Und das Problem ist, ich habe mich beim zweiten Treffen davon getan. Also sprich, ich bin abgehauen und natürlich auch voller Tränen. Aufgrund der Geschichte, ich fange mal von vorn an, also ich habe MS und es wurde auch schon seit mittlerweile 12, 13 Jahren festgestellt. Und es war ja immer so ein Hin und Her, also sprich mal hieß es ja, Vitamin B12-Mangel, dann wieder das. Also MS wird auch niemals hundertprozentig festgestellt oder kann man feststellen. Und ich habe dann auch mit dem Gedanken ein bisschen gespielt. Ich hatte ja auch mich schon mal mit ihm darüber unterhalten. Er wusste Bescheid. Naja, also es hieß ja dann auch wieder Vitamin B12-Mangel, das hatte ich ihm ja auch mitgeteilt und dann hieß es wieder so und es ist so ein ewiger Kreislauf. Also warum bist du weggelaufen beim zweiten Mal? Ja, eben weil mir das so alles bewusst geworden ist und weil ich da eben zum Schluss dann nicht nochmal gesagt hatte, du hör mal, ich habe MS und ich wollte... Sag mir mal, damit ich vorstellen kann, du triffst dich mit dem Mann, ihr sitzt euch oder steht euch gegenüber und dann bist du weggelaufen? Nein, also das zweite Mal, das war ja auch so ein Wochenendtreff, wir waren dann eben auf so einem Hochsitz, also weil er ja so ein Stück Wald hat und er ist auch so Försterjäger mitunter und da hatten wir eben ein Picknick und wie gesagt, wir saßen dann auf seinem Hochsitz und dann ist mir eben alles so bewusst und klar geworden und ja. Und dann bist du weggegangen? Naja, und dann habe ich ihn Tommy gebeten, dass er mich nach Hause fährt, also sprich aber nicht was nach Hause, sondern... Verstehe ich, was ist dir da klar geworden? Naja, dass ich vielleicht hätte mit offenen Karten spielen müssen. Aber hattest du ihm das nicht erzählt schon vorher? Also habe ich es gerade verstanden? Ich hatte aber zwischendurch auch erzählt, dass ich eben diese Vitamin B12-Geschichte habe. Ich meine, wenn man mich sieht, sieht man gar nichts. Es ist so. Aber ich habe hin und wieder eben Schübe, kleine Schübe, dass ich... Also letztendlich hast du dich davon gemacht wegen deiner Erkrankung. Mhm, genau. Weil du dich schämst oder Angst hast, ihn damit zu konfrontieren. Ja? Ja. Findest du ihn denn sehr nett? Hallo? Ja, ich bin noch dran. Findest du ihn denn sehr nett? Magst du ihn sehr? Wie lang ist denn das jetzt her, dass du da weggegangen bist? Seit mittlerweile 10 Tagen, 11 Tagen. Ja. Und ihr hattet noch keinen Kontakt seitdem? Nein, nein. Ruf ihn an, erklär ihm alles. Mach das, Olivia. Unbedingt, unbedingt. Das musst du machen. Mehr kann ich dir nicht sagen, die Sendung ist vorbei. Ruf ihn bitte an. Mhm. Ja, alles Gute. Okay. Tschüss. Ja, danke. In der Technik, Alina Marquis. Morgen sind wir wieder da. Letzte Sendung vor der Sommerpause. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao.